Das ist ja kein unbekanntes Phänomen, erklärt Alt. Zumindest was die Abnutzung der oberen Schneidezähne angeht. Man spricht von LSAMAT, Lingual Surface Attrition of the Maxillary Anterior Teeth. Lange glaubte man, es habe mit der Vorbereitung von Nahrung bei Indigenen in Südamerika zu tun, vor allem mit dem Schälen von Maniokknollen. Aber Alt kennt das auch aus Europa. Auf dem von mir untersuchten frühmittelalterlichen Gräberfeld von Kirchheim-Ries zeigten von 338 Individuen 6 ähnliche Phänomene. Die könnten eine Tätigkeit ausgeführt haben, die bisher nicht identifiziert werden konnte. Und es betrifft Frauen wie Männer. Auch bei den noch lebenden Hadza in Ostafrika ist es beobachtet worden. Die Vorderzähne werden dort zum Schälen von Knollen benutzt, sowie zur Bearbeitung von Pfeilen und Bogensehnen. Ungewöhnlich im Vergleich mit anderen LSAMAT-Fällen ist bei der Schamanin allein, dass dabei die Zahninnenhöhlen geöffnet wurden. Für Alt spricht vieles dafür, dass es bei der Benutzung ihrer Frontzähne als dritte Hand zufällig zur Öffnung der Pulpa gekommen ist und sie dann mit diesem Handicap leben musste. Wie aber ging die Schamanin mit den Defekten um? War sie eine Meisterin der Selbstheilung? Das können viele in der Vergangenheit. Wir sehen sehr früh in der Menschheitsgeschichte das Auftreten von Zahnproblemen. Schließlich haben die Menschen ihre Zähne noch stark benutzt. Richtig schlimm wird es aber erst mit den Bauern im Neolithikum, die besonders unter der stärkedominierten Ernährung leiden. Die Neolithiker haben oft 4, 5, manchmal sogar mehr defekte Zähne im Mund. Für sie war das Teil des Lebens. Entsprechend groß muss das Wissen um schmerzstillende, medizinisch nutzbare Pflanzen gewesen sein. Aufregend sind die erst seit wenigen Jahren möglichen Untersuchungen des Zahnsteins. Sie geben Auskunft über das Mikrobiom der Mundhöhle und damit über Ernährung und auftretende Krankheiten. Schon bei den Neandertalern existieren Hinweise auf den antibiotischen Einsatz von Pflanzen. In einer Studie von 2017 untersuchte man Zahnstein aus dem Bereich der Mundhöhle, wo sich als Folge von Karies ein Abszess gebildet hatte, und fand dort Penicillium rubens, einem Pilz, dessen antibiotische Wirkung möglicherweise bekannt war. Natürlich ist nicht auszuschließen, dass das Zufall war. Doch ein gezielter Einsatz erscheint hier vorstellbar.